haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Erbe des Herrn Kuhn. Erster Teil. Es gibt Menschen, die können sich in jungen Jahren alles erlauben, weil sie die Gewissheit haben, irgendwann ein Vermögen zu erben. Und dann gibt es noch die Menschen, die zwar etwas geerbt haben, aber nichts damit anfangen können. Zu ihnen gehörte Herr Fleischer, der mir auf einem Spaziergang von seinem schweren Schicksal berichtete. Herr Kuhn war jahrelang mein Nachbar. Ein seltsamer Kauz, der die meiste Zeit damit verbrachte, komplizierte Rätsel zu lösen. Als er starb, erhielt ich ein Schreiben von einem Notar. Darin steht, dass ich als Erbe berücksichtigt worden sei. Man munkelte immer wieder, dass Herr Kuhn ein beträchtliches Vermögen besaß, ohne dass jemand Genaueres wusste. Sie haben geerbt. Gratuliere. Mir ist sowas noch nie passiert. Leider ist sich Herr Kuhn treu geblieben. Anstatt Geld habe ich einen Zettel geerbt. Einen Zettel? Sind wenigstens die richtigen Zahlen für die nächste Ziehung der Euro-Millions angekreuzt? Auf dem Zettel stehen lediglich drei Namen. Eine seltsame Erbschaft. Wenn ich das Rätsel löse, stehen mir aus der Erbsumme 100.000 Franken zu. Nicht schlecht. Und was kriege ich, wenn ich das Rätsel löse? 10.000. Das ist doch fair, oder? Ich löse das Rätsel und Sie kassieren 90% der Gewinnsumme. Das nennen Sie fair? Moment. Ich muss mich doch von Ihnen nicht anschnauzen lassen. Ich kann auch einen Ihrer Kollegen anheuern. Schon gut. Was steht auf dem Zettel? Ja, drei Namen, mehr nicht. Zeigen Sie mal her. Den Zettel gebe ich nicht aus der Hand. Aber ich halte Ihnen den Zettel vor die Augen. Meinetwegen. Roswitha Krummenstein. Drago Drusek, Fiametta Strangolo. Ist das alles? Es ist ein Rätsel. Die Namen sind vermutlich nicht echt. Sie stehen für etwas anderes. Aber für was? Haben Sie die Namen überprüft? Ja, ich habe niemanden gefunden, der so heißt. Zumindest nicht in der Schweiz. Vielleicht ist das Rätsel international. Wie viele Spesenfranken billigen Sie mir zu? Herr Kuhn hat die Schweiz nie verlassen. Er hat sich das alles zu Hause in seiner Wohnung ausgedacht. Wer außer Ihnen hat einen Zettel erhalten? Drei oder vier andere Nachbarn. Ein Zettel mit dem gleichen Namen? Ich weiß es nicht. Und der Notar kennt die Lösung des Rätsels? Er hat keine Ahnung. Er weiß auch nicht, wo das Geld ist. Denn auf den Bankkonten und in der Wohnung wurde nichts gefunden. Dann hat Herr Kuhn das Geld vergraben und die drei Namen führen zu dem Versteck. Das ist möglich. Aber wie soll man ein Rätsel lösen, wenn man keinerlei Anhaltspunkte hat? Wir haben die drei Namen. Aber damit kann ich nichts anfangen. Als erstes sollten wir herausfinden, ob die anderen den gleichen Zettel erhalten haben. Versuchen Sie es bei Frau Marthaler. Ich habe gesehen, wie sie kurz nachdem ich gegangen war, vor dem Haus des Notars vorfuhr. Frau Marthaler ist allerdings nicht sehr gut, auf mich zu sprechen. Wegen der Blumen. Was für Blumen? Haben Sie den Hof gemacht? Ich habe mich bei ihr immer wieder über den Gestank auf ihrem Balkon beschwert. Die Blumen sondern irgendein Sekret ab. Es stinkt bestialisch. Ja, vielleicht kommt der Gestank auch von Frau Marthaler. Dann könnte ich verstehen, wenn sie sauer auf mich ist. Er nannte mir die Adresse der Frau und ich notierte mir zusätzlich die drei Namen auf dem wertvollen Zettel. Eine Stunde später saß ich bei Frau Marthaler auf dem Balkon. Es roch nach Blumen, doch es war keineswegs unangenehm. Auch Frau Marthaler war keineswegs unangenehm. Ohne Blumen kann ich nicht leben. Ich arbeite nachts in einer Großbäckerei, da brauche ich tagsüber Natur um mich. Mit dem Erbe könnten Sie sich ein schönes Stück Natur kaufen. Schon, aber Rätsel sind nicht mein Ding. Sie haben nicht vor, das Rätsel zu lösen. Ach, dieser Fleischer ist viel ehrgeiziger als ich. Mir wäre es nie in den Sinn gekommen, einen Detektiv anzuheuern, der das Rätsel für mich löst. Was nicht ist, kann ja noch sein. Ich bin offen für neue Aufträge. Ich habe kein Geld für solche Späße. 20% der Erbschaft, wenn ich das Rätsel löse. 20% von 250.000? Sie kriegen eine Viertelmillion, wenn Sie das Rätsel lösen? Ja, das hat mir der Notar gesagt. Haben Sie einen Zettel gekriegt? Ja, drei Namen, mehr nicht. Was für Namen? Ach, die gleichen, die auch Fleischer gekriegt hat. Und die anderen. Welche anderen? Der Notar sagte mir, dass 5 Personen berücksichtigt worden sind. Und woher wissen Sie, dass auf Ihrem Zettel die gleichen Namen stehen wie auf Fleischers Zettel? 15%. Mehr will ich nicht abgeben. Einverstanden. Kann ich den Zettel sehen? Und? Die gleichen 3 Namen. Na also, und was bedeutet das? Das werde ich herausfinden. Na, hoffentlich. Ich werde mich jetzt hinlegen und schlafen. Vielleicht träume ich ja von einer Blumeninsel. Oder von einem riesigen Blumenpark, den ich mir schon bald leisten kann. Sie strich sanft über eine Blume und lächelte. Ich fragte sie, ob sie die Namen der 3 anderen Rätselfreunde kannte. Sie überlegte und zeigte auf ein graues Haus am Ende der Straße. Dort lebte Herr Pflaumer, der offenbar auch zu den potenziellen Erben gehörte. In der Wohnung standen mehrere Glasvitrinen, in denen er offenbar alte Glühbirnen aufbewahrte. Glühbirnen haben mich immer fasziniert. Aber deswegen sind Sie nicht hier, oder? Nein. Ja, der Kuhn hat sich einen schlechten Scherz erlaubt, das ist alles. Der will uns zum Narren halten. Ich habe dem Kerl nie über den Weg getraut. Wahrscheinlich beobachtet er uns alle und lacht sich krumm. Ja, und weshalb hat er Sie für diesen Scherz ausgesucht? Das sehen Sie doch. Bin alt und fett, kann mich kaum auf den eigenen Beinen halten. Sie haben auch einen Zettel mit 3 Namen erhalten. Ja, so wie vermutlich alle anderen. Als ich die Namen las, war mir sofort klar, dass sich da einer einen Scherz erlaubt. Roswitha Krummenstein. Und dazu diese lächerliche Summe, die man erben kann, wenn man das sogenannte Rätsel löst. 50.000 Franken sind zwar für mich eine Menge Geld, aber in meinem Alter spiele ich dafür nicht den Blödmann. Das überlasse ich den Jüngern. Ich könnte für Sie das Rätsel lösen. Für 50% des Erbes. Sie könnten hier langsam vor sich hin faulen und trotzdem etwas gewinnen. Ich faule nicht vor mich hin. Kennen Sie die anderen potenziellen Erben? Ja, der Typ, der nach mir zum Notar kam, wird vermutlich gewinnen. Ah. Er ist jung und intelligent und ehrgeizig. Zum Glück sieht er aus wie eine vom Aussterben bedrohte Affenart. Sonst wäre ich neidisch geworden. Ja, und wie heißt die bedrohte Spezie? Er wohnt in der Nummer 36 und heißt Frischknecht. Er ging regelmäßig für Kuhn einkaufen. Hat sich vermutlich erhofft, dass er was erbt. So sind diese jungen Typen. Ich hoffe, dass er wie alle anderen auf die Nase fällt. Vor dem Haus Nummer 36 waren mehrere Fahrzeuge abgestellt. Alle gehörten zu städtischen Einrichtungen, was nichts Gutes verhieß. Im 3. Stock wurden Spuren gesichert und eine resolute Polizistin versuchte, mich zu verscheuchen. Ich gab nach und traf vor dem Haus eine Frau, die nervös rauchte. Es kommt mir völlig irreal vor, aber es ist passiert. Ich war drin und ich habe ihn gefunden. Es stimmt doch, oder? Die Polizei ist noch in der Wohnung, oder? So ist es. Was ist mit Frischknecht geschehen? Er sieht übel zugerichtet aus. Erschlagen, tot. Ich habe seine Hand berührt, da wusste ich es. Wissen Sie, ich bin Krankenpflegerin. Ich weiß, wie der Tod sich anfühlt, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Weshalb waren Sie bei ihm? War er krank? Wir waren mal zusammen, aber ist aber schon länger her. Er spricht perfekt Französisch und er hat mich unterrichtet. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Vor einer Woche. Aber ich habe gestern Abend mit ihm telefoniert. Er war euphorisch, hat irgendetwas herausgefunden. Hat er Ihnen gesagt, was er herausgefunden hat? Irgendetwas mit einer Roswitha. Er hat gebrüllt, dass er sie gefunden hat. Glauben Sie, dass er deswegen ermordet wurde? Sie wusste offenbar nichts von Herrn Kuhns Erbe. Es sah so aus, als ob jemand damit begonnen hatte, die anderen potenziellen Erben aus dem Weg zu räumen. Das waren keine guten Nachrichten für meine beiden Klienten. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das Erbe des Herrn Kuhn. Erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Erbe des Herrn Kuhn. Zweiter Teil. Was bisher geschah. Als Herr Kuhn das Zeitliche segnet, hinterlässt er ein Rätsel, welches die potenziellen Erben lösen sollen. Maloney erhält gleich von zwei ehemaligen Nachbarn des Verstorbenen den Auftrag, das seltsame Rätsel zu lösen. Alle von Kuhn berücksichtigten Nachbarn haben einen Zettel erhalten, auf dem drei Namen stehen. Als Maloney zwei weitere potenzielle Erben befragt, stößt er auf einen alten Mann, der die Erbschaft für einen schlechten Scherz hält, und auf einen jungen Mann, der erschlagen in seiner Wohnung liegt. Bei der Polizei wurden Berge von Formularen ausgedruckt, auf denen die Dienstpläne der vergangenen 25 Jahre verewigt waren. Ein einheimischer Künstler wollte damit seine Ausstellung bereichern, in der es um die Erotik von Dienstplänen ging. Da staunen Sie mal, Uli. Diese Ausstellung wird um die Welt gehen. Pro Helvetia befördert unsere Dienstpläne auf eine Welttournee. Das ist zweifellos hochinteressant und dürfte manchen ergrauten Kulturjournalisten zu Tränen rühren. Was aber geschieht mit den laufenden Ermittlungen? Werden die auch von Pro Helvetia gesponsert? Üble Sache, Maloney. Aber wir sind dem Täter dicht auf den Fersen. Frischknecht hat mit seinem eigenen Blut einen Buchstaben auf dem Fußboden gemacht. Noch ein Künstler, der verzweifelt um Aufmerksamkeit bettelte. Eindeutig ein Hinweis auf den Täter. Der Buchstabe N. N, Maloney. Norbert, Naomi, Nestor, Niklaus, Natalie und so weiter. Und dazu noch ein paar tausend mögliche Nachnamen. Viel einfacher, Maloney. Er hat den Täter gekannt. Wie viele Menschen, deren Vor- oder Nachnamen mit N beginnt, kennen Sie, Maloney? Gut, Sie sind vermutlich nicht repräsentativ, weil Sie keine Freunde haben. Trotzdem, so viele mögliche Täter kommen nicht in Frage. Was ist mit dem Erbe des Herrn Kuhn? Was für ein Erbe. Krabi Kuhn erfreut sich bester Gesundheit und wird die Schweiz auch an der Europameisterschaft betreuen. Nicht dieser Kuhn, der verstorbene Herr Kuhn. Frischknecht und ein paar andere waren und sind hinter dem Erbe her. N, Maloney. N wie niemand. Der Name des Täters beginnt mit einem N, Maloney. Kuhn beginnt mit einem K. Wie Chabis. Oder hieß der Mann Nostradamus mit Vornamen? Berühmter Wahrsager, Maloney. Viele seiner Prophezeiungen sind bereits eingetroffen. Und die anderen stecken noch im Stau. Man muss nicht daran glauben, um es trotzdem faszinierend zu finden. Es gibt mehr Himmel zwischen Dinge und Erde, als uns die Schulträume weismachen wollen. Oder so ähnlich. Mit ein wenig Fantasie kann man alles verstehen, Maloney. Mit brummenden Schädel und einer winzigen Spur verließ ich das Polizeigebäude und fuhr zu Herrn Fleischer. Er arbeitete in einem Fachgeschäft für Hobbyhandwerker. Die Kunden beäugten seltsame Werkzeuge und wählten zwischen unzähligen Farbtönen, während ich brav wartete, bis Fleischer Zeit für mich hatte. Gegen die großen Baumärkte kommen wir nur mit Qualität und Beratung an. Wer einfach nur billig einkaufen will, der kommt nicht zu uns. Sie sehen aus wie jemand, der handwerklich geschickt ist. Ich stricke und häkle leidenschaftlich gerne. Ja, leider kann ich mir weder Wolle noch Garn leisten, deshalb handwerke ich nur noch in meiner Fantasie. Und mit Hammer und Schraubenzieher können Sie auch umgehen? Ich behandle die Werkzeuge höflich und lasse sie in der Schublade ruhen. Interessiert es Sie nicht, weshalb ich hier bin? Doch. Haben Sie das Rätsel gelöst? Nein. Aber einer ihrer Konkurrenten ist ermordet worden. Ermordet? Ja. Wegen dem Erbe? Sie sollten immer ein paar schwere Werkzeuge zur Hand haben. Vielleicht sind Sie als Nächster dran. Ich? Ja. Aber ich kümmere mich doch gar nicht um die Lösung. Wenn schon, müssten Sie das nächste Opfer sein. Das würde Ihnen so passen, ne? Sagt Ihnen der Name Frischknecht etwas? Frischknecht? Es gibt einen jungen Kerl in der Nachbarschaft. Hat er auch einen Zettel mit drei Namen erhalten? Offenbar hat er Roswitha Krummenstein gefunden. Und deswegen ist er ermordet worden? Sie machen mir Angst. Gibt es in der Nachbarschaft jemand mit Vor- oder Nachnamen N, der den Kuhn gekannt hat? Ja, mit N. Ja, na klar, sogar eine Doppel-N. Nils Negeli. Ah. Was ist mit ihm? Hat er auch einen Zettel erhalten? Er gab mir eine Beschreibung des Mannes. Die nächsten 3 Stunden verbrachte ich damit, vor dem Haus auf Nils Nägeli zu lauern. Eine weitere Stunde verbrachte ich damit, ihm zu folgen. Schließlich landeten wir auf einem Friedhof. Nägeli stand vor einem uralten Grabstein und machte sich Notizen. Weshalb folgen Sie mir? Ich interessiere mich für alte Grabsteine und deren Inschriften. Echt? Sie interessieren sich für das Erbe des Herrn Kuhn? Das kann gut sein. Wie haben Sie herausgefunden, dass hier eine Frau Roswitha Krummenstein begraben liegt? Ich bin jenem Mann gefolgt, den ich für den ehrgeizigsten und besten hielt. Frischknecht. Er war gestern hier. Jetzt sind es schon 3, die den ersten Teil des Rätsels gelöst haben. Frischknecht hat nichts mehr davon. Er ist ermordet worden. Echt? Er hat den Namen seines Mörders mit seinem eigenen Blut auf dem Boden verewigt. Echt? Tun Sie nicht so scheinheilig. Sie haben Frischknecht getötet. Echt? Was schauen Sie mich so ungläubig an? Mist. Nummer 4 hat den ersten Teil des Rätsels gelöst. Wahrscheinlich ist sie Ihnen gefolgt. Als ich mich umdrehte, sah ich, wie sich Frau Marthaler dem Grabstein näherte. Sie senkte den Blick, als sie mich erkannte, und schien einen Moment zu überlegen, ob sie nicht wieder umkehren sollte. Sie entschied sich anders. Wir sollten uns zusammentun. Es ist doch Blödsinn, wenn wir uns gegenseitig verfolgen. Sie sind auch Frischknecht gefolgt? Ich habe gesehen, dass Sie ihm folgten. Da dachte ich, es könnte nützlich sein, wenn ich Ihnen folge. Dann hat außer Frischknecht niemand zu diesem Grabstein gefunden. Wer kommt schon auf die Idee, nach einem alten Grabstein zu suchen? Frischknecht. Er muss ein Genie gewesen sein. Und jetzt ist er tot und keiner wird die 2 anderen Namen enträtseln. Vielleicht liegen die auch hier auf dem Friedhof. Echt? Ja, das wäre zu simpel. Dieser Kuhn liebte verzwickte Rätsel. Vielleicht ist dieser Grabstein nur ein Hinweis und nicht die Lösung des Rätsels. Daran habe ich auch schon gedacht. Denn was nützt es zu wissen, dass die 3 Namen auf irgendwelchen Grabsteinen stehen? Es muss hier einen Hinweis darauf geben, wo Kuhn das Geld versteckt hat. Wir sollten uns eine Schaufel besorgen. Echt? Glauben Sie, dass Frischknecht die Lösung wusste? Oder hat er nur den Grabstein gefunden? Keine Ahnung. Sind wir ab jetzt ein Team? Ich bin nicht teamfähig. Deshalb finde ich auch keinen Job. Ich muss das Rätsel alleine lösen. Ich werde Ihnen von jetzt an folgen. Tag und Nacht. Das würde ich nicht tun. Herr Nägeli neigt zu Gewaltausbrüchen. Echt? Er hat Frischknecht getötet. Die Polizei wird ihn in spätestens 5 Jahren verhaften. Sollte es zwischenzeitlich zu einer Verwaltungsreform kommen, kann es auch ein wenig länger dauern. Wie ein Mörder sieht er irgendwie nicht aus. Echt? Moment. Wir sollten versuchen herauszufinden, wie diese Roswitha Krummenstein starb. Vielleicht ist das der entscheidende Hinweis. Nicht schlecht. Aber ich habe eine andere Theorie. Sie haben sich die Zahlen notiert. Die Zahlen? Aber ja, weshalb bin ich nicht selber drauf gekommen? Geboren am, gestorben am. Die Zahlen könnten die Ziffern eines Codes sein. Vielleicht ein Safe oder ein Schließfach? Echt? Wir müssen den Friedhof absuchen. Vielleicht ist der Trusek und die Strangolo auch hier begraben. Nils Nägeli weigerte sich, mit ihr zusammenzuarbeiten. Ich setzte mich auf eine Parkbank und schaute den beiden zu, wie sie, unabhängig voneinander, durch die Grabreihen spazierten und jeden Grabstein eingehend betrachteten. 2 Stunden später gab Nägeli auf, während Frau Marthaler unentwegt weitersuchte. Als es eindunkelte, hatte ich genug und fuhr zurück in mein Büro. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das Erbe des Herrn Kuhn, 2. Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Das Erbe des Herrn Kuhn, 3. und letzter Teil. Was bisher geschah. Einige der ehemaligen Nachbarn des Herrn Kuhn erhalten einen Zettel, auf dem 3 Namen stehen. Wer das damit verbundene Rätsel löst, dem winkt das Erbe des Herrn Kuhn. Maloney soll im Auftrag seines Klienten das Rätsel lösen, doch vorerst stößt er auf eine Leiche und auf ein weiteres Rätsel. Der ermordete Herr Frischknecht schrieb mit seinem eigenen Blut einen Buchstaben auf den Fußboden, was einen der potenziellen Erben gleich doppelt verdächtig macht. Die Polizei suchte noch immer nach dem Mörder mit dem Buchstaben N im Namen. Offenbar war man meilenweit davon entfernt, eine Verbindung zwischen dem Opfer und Nils Nägeli herzustellen. Als ich den ermittelnden Beamten darauf aufmerksam machte, zeigte sich dieser alles andere als erfreut. Es kommt statistisch gesehen äußerst selten vor, dass jemand, dessen Vor- und Nachname mit dem gleichen Buchstaben beginnt, einen Mord begeht. Es kommt statistisch gesehen auch selten vor, dass ein Mann namens Frischknecht ermordet wird. Trotzdem ist es geschehen. Wir haben das Umfeld des Opfers ausgeleuchtet, Maloney. Der Mann war ein notarischer Angeber. Das Spurenbild deutet auf ein Beziehungsdelikt hin. Wir sind dabei, alle in Frage kommenden Frauen und Männer zu verhören. Und Nils Nägeli lassen Sie entkommen? Ich glaube nicht, dass es zwei Nils Nägeli in der Stadt gibt. Wenn das zutrifft, dann wurde der Mann heute Nacht festgenommen. Sie haben ihn festgenommen, obwohl er für Sie als Täter nicht in Frage kommt. Üble Sache, Maloney. Grabschändung. Ein alter Friedhof außerhalb der Stadt. Er hat das Grab von Roswitha Krummenstein ausgehoben. Krummenstein? Ja. Nein. Es handelt sich um das Grab einer Fiametta Strangolo. Ach. Was für ein Name, Maloney. So eine käme als Mörderin schon eher in Frage. Er hat das zweite Rätsel gelöst. Was für ein Rätsel, Maloney? Haben Sie endlich die Vorzüge von Kreuzworträtseln entdeckt? Bei manchen Menschen dauert es etwas länger, bis sie den wahren Sinn des Lebens erkennen. Das Rätsel des Herrn Kuhn. Es ist der Schlüssel zum Mord an Frischknecht. Unsinn, Maloney. Das Rätsel des Herrn Kuhn ist längst gelöst. Tatsächlich stand die Antwort in einem Ihrer Kreuzworträtsel. Wir haben den Zettel, den wir bei Frischknecht fanden, analysieren lassen. Die Schrift stammt nicht von Kuhn. Es ist eine Fälschung. Genauso wie das Testament des Herrn Kuhn eine Fälschung ist. Er zeigte auf einen schmalen Ordner, auf dem das Wort Schriftanalyse mit rotem Filzstift hervorstach. Als ich zu meinem Klienten fuhr, überlegte ich mir, wer ein Interesse daran haben könnte, ein Testament zu fälschen und dadurch bei einigen Menschen die Gier nach Reichtum zu wecken. Mein Klient zeigte sich erschütternd über die neueste Entwicklung. Unfassbar! Welch krankes Hirn denkt sich einen derartigen Scherz aus? Vermutlich jemand, der Spaß daran hat, zuzuschauen, wie sich ein paar Nachbarn zu Narren machen. Pflaumer. Der dicke alte Mann, der seine Wohnung nicht mehr verlässt. Außer Kuhn hat er keine Nachbarn gemocht. Er hat sich gut mit Kuhn verstanden. Mir sagt er das Gegenteil. Ach was, die haben sich mehrmals in der Woche zu einem Glas Wein getroffen. Wahrscheinlich haben sie dabei dieses hirnrissige Rätsel entworfen. Wenn sie das Rätsel gemeinsam ausdachten, weshalb sollte Kuhn das Testament nicht selber schreiben? Woher soll ich das wissen? Sie sind der Detektiv. Bis jetzt haben sie nichts herausgefunden. Zum Glück schulde ich ihnen kein Honorar. Jetzt, da klar ist, dass es nichts zu erben gibt. Aber etwas kaufen könnten Sie schon noch, so als Wiedergutmachung. Dann nehme ich eine Schraube. Macht 100 Franken, weil Sie es sind. 100 Franken für eine Schraube? Ja, ist sie wenigstens aus Gold. Sie haben mir eine Illusion zerstört. Mit der Erbschaft hätte ich mir ein Häuschen im Elsass kaufen können. Dort hätte ich Gemüse angepflanzt und als Selbsternährer ein bescheidenes Dasein gefristet. Jetzt aber muss ich weiterhin Handwerksbedarf an Leute verkaufen, die vom Hämmern und Sägen keine Ahnung haben. Das ist frustrierend. Mein Hinweis darauf, dass mein Beruf auch nicht immer das Gelbe vom Ei ist, quittierte er mit einem bitteren Lächeln. Ich verabschiedete mich und besuchte Herrn Pflaumer. Die Tür zu der Wohnung stand offen und aus dem Innern drang ein leises Wimmern. Ich Bitte nicht. Meine Glühbirnensammlung ist einzigartig. Ist? Ich würde sagen, war einzigartig. Sie haben uns alle lächerlich gemacht. Sie wissen, dass Herr Pflaumer das Testament gefälscht hat? Ich habe es nicht gefälscht. Ich habe es lediglich für Kuhn geschrieben. Er hatte Parkinson, er konnte nicht mehr ruhig schreiben. Und weshalb haben Sie das gemacht? Den Traum einer Blumeninsel, Sie haben alles verdorben mit Ihrem schlechten Scherz. Der Kuhn und ich haben uns maßlos geärgert über die Gier der Menschen. Kaum ist sie geweckt, werden sie zu Bestien. In den Kaufhäusern kämpfen harmlose Hausfrauen wie wilde Furien um irgendein Sonderangebot. Wir malten uns aus, welche unserer Nachbarn zu allem fähig sind, wenn sie die Gier packen. Ach, und da haben Sie mich ausgewählt. Bitte nicht. Nein, diese Glühbirne stammt aus den 50er Jahren. Sie haben mir von Anfang an gesagt, dass alles ein Scherz ist. Gehörte das mit zum Spiel? Ja, wir waren uns sicher, dass dies die anderen nur noch mehr anstacheln würde. In deren Augen war ich doch ein alter Narr. Ich habe immer mit offenen Karten gespielt. Nicht ganz. Sie sagten mir, dass Sie sich nicht gut mit Kuhn verstanden. Tja, eine einzige kleine Lüge. Mehr kann man mir nicht vorwerfen. Und ob ich das kann? Sie wissen gar nicht, was Sie da tun. Diese Sammlung ist einzigartig und einmalig in Europa. Dann haben Sie jetzt die einmaligste Scherbensammlung Europas. Wenn Kuhn das sehen könnte, dieser wilde Blick, dieser Hass, das hätte ihm gefallen. Frau Marthaler griff sich eine weitere Glühbirne. Pflaumer schaute bettelnd zu mir und ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue. Ich ging zur Tür. Im Polizeipräsidium zeigte man mir voller Stolz eine Computeranimation, welche die letzten Sekunden im Leben des Herrn Frischknecht darstellen sollte. Na, Maloney? Na, staunen Sie. Nicht schlecht, oder? Frischknecht schrieb den Buchstaben auf den Boden und danach bewegte er sich um 90 Grad. Und weshalb hätte er das tun sollen? Wollte er als Toter etwas vorteilhafter aussehen? Wir können natürlich nur erahnen, was er mit der letzten Bewegung bewirken wollte. Aha. Vielleicht war es auch nur ein intramuskulärer Reflex. Aber er ist von entscheidender Bedeutung. Tatsächlich. Hat er dadurch einen letzten Hinweis geliefert? Allerdings, Maloney, aus dem N wird ein Z. Ah. Dadurch wird die Hauptverdächtige entlastet. Sie haben eine Hauptverdächtige, deren Namen mit N beginnt. Nellie Gaffner, die Frau, die den Toten aufgefunden hat. Und jetzt suchen Sie nach dem geheimnisvollen Zorro. Der Name des Täters beginnt mit einem Z, Maloney. Hm. Das hat die Computeranimation eindeutig bewiesen. Wir überlegen uns, das Video auf YouTube zu zeigen, damit der Steuerzahler sieht, was für tolle Filme wir mit seinem Geld machen können. Das ist wie Kunst, Maloney, aber besser. Er ließ den kurzen Film noch einmal laufen. Ich schaute nicht hin, sondern rief auf meinem Handy die telefonische Auskunft an. Am Abend besuchte ich Frau Gaffner, die mir ein Glas Wein anbot. Ich lehnte freundlich ab und erzählte ihr von den neuesten Erkenntnissen der Polizei. Die Polizei verdächtigt mich nicht mehr? So ist es. Nur der olle Meloni weiß, dass sie Frischknecht getötet haben. Und was wollen Sie von mir? Geld, Sex oder beides? Die Wahrheit. Danach überlasse ich es Ihnen, ob Sie mir eine Übernachtungsmöglichkeit anbieten möchten. Nein. Vorher stelle ich mich freiwillig. Sie tun so, als wäre ich das Krümelmonster. Ich habe ihn geliebt. Nur ihn. Ich hatte noch nie etwas mit einem anderen Mann. Ich hatte immer gehofft, dass er eines Tages einsieht, dass ich seine einzige große Liebe bin. Doch er zeigte Ihnen die kalte Schulter. Schlimmer. Er machte Pläne. Ohne mich. Er sagte, wenn er dieses Rätsel löst, dann werde er in den USA ein neues Leben beginnen. Und darin hatte ich keinen Platz. Und da haben Sie ihn brutal erschlagen. Wenn ich ihn sanft erschlagen hätte, wäre er wahrscheinlich noch jetzt am Leben. Entweder oder. Ich mache keine halben Sachen. Und jetzt gehen Sie bitte. Ich werde mich morgen früh der Polizei stellen. Heute Nacht aber werde ich noch die restlichen 3 Flaschen Wein trinken. Alleine. Sie zeigte zur Tür und ich ging. In einer Bar trank ich zwei Whiskys und unterhielt mich mit einer asiatischen Geschäftsfrau, die sich darüber beschwerte, dass in der Schweiz alles so teuer war. Als ich sie einlud, bestellte sie den teuersten Champagner und wandte sich jüngeren Herren zu. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das Erbe des Herrn Kuhn, dritter und letzter Teil.